Qu'est-ce que c'est que ça ? Promenade du Flambeau ! Et qui vont mettre ? Je le reconnais ! C'est Bisque Millot, un torero qui s'est fait remarquer aux dernières pousses de grenade et qui promet d'égaler la plus belle de Montes et de Pepeillo ! Pardieu ! Il faut le faire venir, nous boirons en son air ! C'est cela ! Je vais l'inviter ! Monsieur le Toré, voulez-vous nous faire l'habitude de monter ici ? Vous y trouverez des gens qui aiment fort tous ceux qui, comme vous, ont de l'adresse et du courage. Il vient, messieurs les officiers, je vous avais... Ayez la bonté de laisser tranquille, mettez la place là, et faites-nous apporter le bonheur. Oh!

Thank you.

frei. Nun wohl an, es bleibt dabei. Nun wohl an, es bleibt dabei. Weil mich nicht zurückgehält. Gute Nacht, du falsche Welt. Euch wie mich im Herzen, ihr würdet auch nach Mädchen gehen, ihr würdet auch nach Mädchen gehen. So lasse deine Glocke klingen, es wird dir bald die Zone bringen. Ich narr vergaß den Zauberdiener, ich narr vergaß den Zauberdiener. Erklinge Glocken, spiele, erklinge, ich muss mein liebes Mädchen sehen. Ich muss mein liebes Mädchen sehen. Klinget Glöckchen, klinget, schafft mein Mädchen her. Klinget Glöckchen, klinget, bringt mein Mädchen her. Klinget Glöckchen, klinget, schafft mein Mädchen her. Klinget Glöckchen, klinget, schafft mein Mädchen her. Klinget Glöckchen, klinget, bringt mein Weibchen her. Bringt sie her, mein Mädchen her, mein Weibchen her. Pop, pop, pop, pop, pop.